Rabensmeine, Damen und Herren, hier spricht der Captain. Herzlich willkommen zu Ihrem letzten Flug von der Erde ins Universum. Nachdem wir unsere Erde nun endgültig zerstört haben und nicht mehr auf ihr wohnen können, fliegen wir sie jetzt direkt und ohne große Zwischenstopps über die Plejaden ins Sternbild Orion. Dort einen noch größeren Planeten zu entdecken, um ihn dann ebenfalls auszubeuten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen auch einen angenehmen Aufenthalt. Sitaram, yeah, Anuman, yeah, Sitaram.